Der Bauer und sein Sohn aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Merendo 07. Ein guter, dummer Bauerknabe, den Junker Hans einst mit auf Reisen nahm und der, trotz seinem Herrn, mit einer guten Gabe recht dreist zu lügen wiederkam, ging kurz nach der vollbrachten Reise mit seinem Vater über Land. Fritz, der im Gehen recht Zeit zum Lügen fand, log auf die unverschämtste Weise. Zu seinem Unglück kam ein großer Hund gerannt. »Ja, Vater«, rief der unverschämte Knabe, »ihr mögt mir's glauben oder nicht, so sag ich euch's und jedem ins Gesicht, dass ich einst einen Hund bei Haag gesehen habe, hart an dem Weg, wo man nach Frankreich fährt, der, ja, ich bin nicht ehrenwert, wenn er nicht größer war als euer größtes Pferd.« »Das«, sprach der Vater, »nimmt mich Wunder. Wiewohl ein jeder Ort lässt Wunderdinge sehen. Wir zum Exempel gehen itzunder und werden keine Stunde gehen. So wirst du eine Brücke sehen. Wir müssen selbst darüber gehen. Die hat dir manchen schon betrogen. Denn überhaupt soll es dort nicht gar zu richtig sein. Auf dieser Brücke liegt ein Stein, an den stößt man, wenn man denselben Tag gelogen, und fällt und bricht sogleich das Bein.« Der Bub erschrak, sobald er dies vernommen. »Ach«, sprach er, »lauf doch nicht so sehr, doch wieder auf den Hund zu kommen. Wie groß sagt ich, dass er gewesen wär? Wie euer großes Pferd? Dazu will viel gehören. Der Hund, jetzt fällt mir's ein, war erst ein halbes Jahr, allein das wollte ich wohl beschwören, dass er so groß als mancher Ochse war.« Sie gingen noch ein gutes Stücke, doch Fritzen schlug das Herz. Wie konnte es anders sein? Denn niemand bricht doch gern ein Bein. Er sah nunmehr die richterische Brücke und fühlte schon den Beinbruch halb. »Ja, Vater«, fing er an, »der Hund, von dem ich redte, war groß, und wenn ich ihn auch fast vergrößert hätte, so war er doch viel größer als ein Kalb.« Die Brücke kömmt. »Fritz, Fritz, wie wird dir's gehen?« Der Vater geht voran, doch Fritz hält ihn geschwind. »Ach, Vater«, spricht er, »sei kein Kind und glaubt, dass ich dergleichen Hund gesehen. Denn kurz und gut, ehe wir darüber gehen, der Hund war nur so groß, wie alle Hunde sind. Du musst es nicht gleich übel nehmen, wenn hier und da ein Geck zu lügen sich erkühnt. Lüg auch und mehr als er und such ihn zu beschämen. So machst du dich um ihn und um die Welt verdient.« Ende von »Der Bauer und sein Sohn« von Christian Fürchtegott Gellert.